1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter Roffelkopter. Dennis. Autorückbank. Ich auch. Wer fährt denn eigentlich? Unser Vermieter. Tag, ihr Momondos. Tag, Herr Braunschweig. Willkommen in meinem Opel Ascona. Sicherheitsgurte gibt's nicht, dafür aber eine defekte Klimaanlage. Ab in den Urlaub. Das werden die schönsten 18 Stunden unseres Lebens. Yeah. Jungs? Ja, Sie? Ich habe ein Kartenspiel dabei. Ich hoffe, ein Panzerquartett. Ich hoffe, ein Pferdequartett. Ein Minionsquartett? Toll. Es geht los. Ich habe Farbe gelb. Ich auch. Form tamponförmig. Hab ich auch. Was ist ein Tampon? Augenanzahl 2. 1. Oh, gewonnen! So, wir machen das jetzt wie früher. Fenster zu und Zigarre an. Herr Braunschweig, wir kriegen keine Luft. Kein Problem. Zur Erfrischung hänge ich einen Wunderbaum auf. Neuwagenduft mit Puma-Käfig. Boah, schlimmer kann's nicht mehr kommen. Doch, wir hören jetzt Deutschlandfunk mit schlechtem Empfang. Deutschlandfunk. Die Nachrichten. Die polnische Triangelspielerin Britzka Prutzka wäre heute 900 Jahre alt geworden. Sehr interessant. Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de